In dieser Woche hören Sie bei uns ein Hörspiel nach Hans Falladas Roman »Jeder stirbt für sich allein«. Heute gibt es den ersten von insgesamt 5 Teilen. Fallada schrieb seinen Roman nach den Prozessprotokollen des Berliner Ehepaars Otto und Elise Hampel. Die beiden riefen ab 1940 über heimlich verbreitete Postkarten zum Widerstand auf. Es ist Falladas Geschichte über 2 unpolitische Menschen, die, als sie die Wahl haben, den Nationalsozialisten ihre Stimme gaben, doch hatten sie gehofft, dass alles ganz anders käme. Und so fügten sie sich zunächst ins Unabänderliche. Aber als es sie unerwartet selbst trifft, setzen sie ihr Leben aufs Spiel, um die Nazis zu stoppen. Jeder stirbt für sich allein. Nach dem Roman von Hans Fallada, ein Hörspiel von Ralf Knebel. Berlin, NO 55. Jablonskistraße. Die Postbotin Eva Kluge, Mitglied der NSDAP, unpolitisch. 2 Söhne im Krieg. Gottverdammte Scheiße. Eva Kluge langt den Brief aus der Tasche, den sie jetzt abzuliefern hat. Sie kennt diese Art Briefe nun schon über ein Jahr. Der Umschlag nicht handgeschrieben. Maschine, Wehrmachtsstempel, portofrei. Sie muss eine kleine Zeit warten, bis geöffnet wird. Post, Herr Quangel, für Ihre Frau von der Front. Schönen Tag auch, Herr Quangel. Derweil die Postbotin ins nächste Stockwerk steigt, murmelt sie vor sich hin, wie es ihre Art ist in leeren Vormittagstreppenhäusern. Der hat den Mund noch nie aufgekriegt. Wer bedankt sich schon für so einen Brief? Mein Gott, die Postschleiche. Alter! Herr Littler, Herr Persicke. Ihr Schulungsbrief. Na wunderbar, was gibt's denn sonst Neues? Na, haben Sie denn die Sondermeldung nicht gehört? Frankreich hat kapituliert. Na Mensch, Fräulein, das weiß ich natürlich. Aber Sie sahen jetzt so, als ob Sie Schrippen verkaufen. Das müssen Sie zackig rausbringen. Das müssen Sie jedem sagen, der kein Radio hat. Das überzeugt noch die letzten Meckerköpfe. Den zweiten Blitzkrieg, den hätten wir auch geschafft. Und nu ab nach England. In einem Vierteljahr sind die Tommys erledigt und dann sollst du mal sehen, wie unser Führer uns leben lässt. Dann können die anderen bluten und wir sind die Herren der Welt. Na, komm, Rinnwädchen, trinken Schnaps mit. Heute wird blau gemacht, heute wird keine Arbeit angefasst, heute begießen wir mal die Nase. Und am Nachmittag, da gehen wir bei die Olle Jütsche in die 4. Etage, bei die Rosenthal. Und das Aas muss uns Kaffee und Kuchen geben. Ich sage Ihnen, die Olle muss... Jetzt kenne ich keine Erbarmen mehr! Während die Eva Kluge die Treppe hinabsteigt und darüber nachdenkt, was der versoffene Persiker nun eigentlich für einen Posten hat in der Partei, legt der Werkmeister Otto Quangel seiner Frau einen Feldpostbrief auf die Nähmaschine. Von Ottochen? Quangel lässt seiner Frau stets das Vorrecht, diese Feldpostbriefe zu öffnen, weiß er doch, wie sehr sie an ihrem einzigen Sohn Otto hängt. Er hat die dünne Unterlippe zwischen die Zähne gezogen und wartet auf das freudige Erglänzen ihres Gesichts. Es ist ganz still in der Stube. Quangel liebt in seiner wortkargen, ganz unzärtlichen Art diese Frau sehr. Die langsamer und langsamer liest, als scheue sie sich vor jedem kommenden Wort. Anna! Ist was mit Adolchen? Ist er verwundet? Schwer? Er legt seine schwere Hand auf ihren Scheitel, der so dünn geworden ist in den Jahren, seit sie verheiratet sind. Er zwingt sanft ihren Kopf hoch, seinem Gesicht entgegen. Was haben Sie denn geschrieben? Sag doch, Anna, was ist denn mit Ottochen? Mit Otterchen? Was soll mit ihm sein? Nichts ist mit ihm. Es gibt kein Otterchen mehr, das ist es. Ohne es zu wissen, lässt Quangel den Kopf seiner Frau los und greift nach dem Brief. Seine Augen starren auf die Zeilen. Doch er ist nicht imstande, das Geschriebene zu lesen. Was willst du den Dreck auch noch lesen? Diese gemeinen Lügen, die die allen schreiben! Dass er den Heldentod gestorben ist für seinen Führer und sein Volk! Dass er ein Muster von dem Soldaten und Kameraden abgab! Das willst du dir von denen erzählen lassen, wo wir doch beide wissen, dass Ottochen am liebsten an seinen Radios rumgebastelt hat und weinen tat er also zu den Soldaten musste. Wie oft hat er mir in seiner Rekrutenzeit gesagt, dass er lieber seine ganze rechte Hand hergebe, bloß um von denen loszukommen und jetzt ein Muster von Soldat und Heldentod liegen. Alles liegen! Aber das habt ihr angerichtet mit eurem elenden Krieg. Du und dein Führer. Ich und mein Führer. Wieso ist denn plötzlich mein Führer? Ich bin da gar nicht in der Partei. Bloß ein Arbeitsfond. Und da müssen alle rein. Und gewählt haben wir ihn ein einziges Mal. Alle beide. Wozu bist du denn der Mann im Haus und bestimmst alles? Und alles muss nach deinem Kopf gehen. Und wenn ich nur einen Verschlag für die Winterkartoffeln im Keller haben will, er muss sein, wie du willst, nicht wie ich will. Und in einer so wichtigen Sache hast du falsch bestimmt. Aber du hast getan, was sie alle taten. Und wenn sie geschrien haben, Führer, Befehl, wir folgen, so bist du wie ein Hammel hinterhergerannt. Und nun ist mein Otterchen tot und kein Führer der Welt. Und auch du nicht, bringe ihn mir wieder. Quangel hört sich das alles ohne ein Widerwort an. Er versteht nicht, wie die Frau plötzlich zu diesem Angriff gegen ihn kommt. Sie waren doch immer eines Sinnes gewesen. Einer wird es der Todel sagen müssen. Wirst du es noch bis zu deiner Schicht schaffen? Ich habe heute die Schicht von 1 bis 11. Ich werde es schaffen. Aber bestell ihr nur, sie soll herkommen. Sage noch nichts von Otterchen. Ich will es ja selber sagen. Dein Essen ist um 12 Uhr fertig. Quangel geht aber noch nicht, sondern sieht seiner Frau in das jetzt gelblich-weiße kranke Gesicht. Sie sieht ihn wieder an und eine Weile betrachten sie sich so schweigend, die beiden Menschen, die an die 30 Jahre miteinander verbracht haben. Immer einträchtig, eher schweigsam und still. Sie ein bisschen Leben in die Wohnung bringt. Aber so sehr sie sich jetzt auch anschauen, sie haben einander kein Wort zu sagen. So nickt er und geht. Als er weg ist, streicht Anna Quangel die Schnitzel des verhängnisvollen Feldpostbriefes sorgfältig zusammen, tut sie in einen Briefumschlag, den sie in ihr Gesangbuch legt, wartet darauf, während sie sich am Herd zu schaffen macht, endlich weinen zu können. Quangel steht in einem langen, zugigen Gang, dessen getünchte Wände dicht mit Plakaten beklebt sind. Er wartet. So leicht er in die Uniformfabrik gekommen ist, so schwer ist zu erreichen gewesen, dass die Trudel Baumann zu ihm herausgerufen wird. Auch hier arbeitet man nicht nur im Akkord, sondern jede Abteilung muss außerdem ein bestimmtes Pensum schaffen. Da kommt es oft auf jede Minute an. Aber schließlich hat Quangel seinen Willen durchgesetzt. Der andere ist Werkmeister wie er selber. Man kann einem Kollegen sowas schlecht abschlagen, besonders wenn gerade der Sohn gefallen ist. Nun muss ich es auch der Trudel gleich sagen, sonst erfährt sie es nachher von ihrem Meister. Hoffentlich gibt's kein Geschrei. Eigentlich ein Wunder, wie die Anna sich gehalten hat. Da kommt Trudel endlich. In langen blauen Hosen und einem alten, vielfach gestopften Jumper, der voll von Garnresten hängt. Quangel, der nie ein anderes Verhältnis als das zu seiner Frau hat, muss sich gestehen, dass sie schön aussieht mit ihrem Wuschelkopf dunkler, plustriger Haare, einem Gesicht, dem keine Fabrikarbeit die frische Farbe hat nehmen können, mit den lachenden Augen und der hohen Brust. Tag, Trudel. Tag, Vater. Was ist los bei euch zu Hause? Hat Mutter mal wieder Sehnsucht nach mir? Ich will sehen, dass ich möglichst bald mal bei euch reinschaue. Vorgenommen habe ich es mir längst. Es muss schon heute Abend sein, Trudel. Die Sache ist nämlich die. Schräg über Trudels Kopf hängt ein Plakat, das die Hinrichtung dreier wegen Landes- und Hochverrats zum Tode durch den Strang Verurteilter mitteilt. Unwillkürlich fasst er Trudel mit beiden Händen und schiebt sie so weit zur Seite, dass sie nicht mehr vor dem Plakat steht. Die Sache ist nämlich die, es ist Nachricht gekommen über Otto. Der Otto ist nämlich gefallen, Trudel. Nein. Sie weint. Aber sie weint lautlos. Quangel sieht wohl ihre Schultern beben, aber er hört keinen Laut. Trudel hat ihr Gesicht zur Wand gewendet, lehnt mit der Stirn gegen jenes Plakat, von dem er sie gerade erst fortgezogen hat. Im Namen des deutschen Volkes. Ihr Kopf verdeckt die Namen der Gehängten. Und wie eine Vision steigt es vor Quangel auf, dass eines Tages solch ein Plakat mit den Namen von ihm und Anna und Trudel an den Wänden kleben könnte. Und warum nicht? Am Galgen hängen ist auch nicht schlimmer, als von einer Granate zerrissen werden. Oder am Bauchschuss krepieren. Komm, Trudel. Lehn dich nicht gegen dieses Plakat. Ja. Ich werd's nie vergessen, Vater, dass ich gerade vor so einem Plakat wegen Otto geheult habe. Vielleicht, ich möcht's nicht, aber vielleicht wird auch mal mein Name auf so einem Plakat stehen. Du weißt nicht, was du sprichst. Wie sagst du, und solch ein Plakat? Du bist jung, Trudel. Du wirst Kinder haben. Du wirst wieder lachen. Ich krieg keine Kinder, solange ich nicht weiß, sie werden mir nicht totgeschossen. Solange irgendein General sagen kann, marschier oder krepier. Vater, kannst du denn wirklich wie bisher weiterleben? Jetzt, wo sie dir den Otto totgeschossen haben? Die Franzosen. Die Franzosen. Redest du dich auf sowas raus? Wer hat denn die Franzosen überfallen? Na, wer, Vater? Sag doch. Aber was können wir denn tun? Wir sind nur ein paar und all die Millionen sind für ihn. Und jetzt nach diesem Sieg gegen Frankreich erst recht. Gar nichts können wir tun. Viel können wir tun. Wir können die Maschinen in Unordnung bringen. Wir können schlecht und langsam arbeiten. Wir können deren Plakate abreißen und andere ankleben, in denen wir den Leuten sagen, wie sie belogen und betrogen werden. In unserer Zelle ist einer, der hat's mir erklärt. Wir sind, hat er gesagt, wie der gute Samen in einem Acker voll Unkraut und wir... Was ist, Trudel? Das mit dem guten Samen gefällt mir. Ich werde darüber nachdenken. Ich habe so viel nachzudenken in nächster Zeit. Oh, Vater. Nun habe ich das mit unserer Zelle doch ausgeplappert. Und ich hatte heilig geschworen, es keine Menschen zu verraten. Darüber mach dir keine Gedanken. Bei dem alten Quangel geht sowas zu einem Ohr rein und zum anderen raus. Ich weiß von nichts mehr. Auf Wiedersehen, Trudel. Ich werde dich wohl heute nicht mehr sehen. Vor Mitternacht komme ich fast nie von der Arbeit zurück. Auf Wiedersehen, Vater. Sie gibt ihm die Hand, läuft den Gang zurück, verschwindet hinter der eisernen Tür an ihrem Arbeitsplatz. Quangel ist wieder allein. Er nickt dem Plakat zu, an dem Trudel weinte. Dann geht er ebenfalls. Quangel ist als Werkmeister nicht unbeliebt. Er schimpft nicht, er schwärzt niemanden an. Trotzdem erzielt seine Schicht stets die höchsten Leistungen. Hergestellt werden allerdings nicht mehr Möbel, sondern Kisten für den Munitionstransport. Quangel wäre längst in die Werkleitung aufgerückt, wenn er sich hätte entschließen können, in die Partei einzutreten, aber das lehnt er immer wieder ab. Er sieht, alle gut bezahlten Posten in der Fabrik werden mit Parteigenossen besetzt, denen selbst die tüchtigsten Nicht-Parteigenossen zu weichen haben. Und mit einer solchen Sache will er nichts zu tun haben. Wie er nun durch die Werkstatt geht, den Kopf etwas erhoben und den Blick langsam von der dickten Hobelmaschine zur Bandsäge, zu den Naglern, Bohrern, Bretterträgern wandern lässt, weiß er genau, dass dieser Liederjan, der Tischler Dollfuß, schon vor 7 Minuten seinen Arbeitsplatz verlassen hat und dass die Arbeit in seiner Reihe darum stockt, weil er auf dem Abtritt wieder mal eine Zigarette rauchen muss. Oder weil er oft dort Reden schwingt. Doch er kann die Rückkunft von Dollfuß nicht abwarten. Es ist 4:45. Beim Betreten der Fabrik hatte der Pförtner ihm einen Brief übergeben, durch den der Werkmeister Quangel kurz und knapp aufgefordert wird, pünktlich 5 Uhr in der Beamtenkantine zu erscheinen. Der Saal ist schon ziemlich gefüllt, als Quangel kommt. Braune Uniformen, graue Uniformen, Zivilisten. Quangel ist der Einzige ohne Parteiabzeichen. Auch der Tischler Dollfuß ist hier. Im Sonntagsanzug. Und zum ersten Mal sieht Quangel ihn so mit dem Parteiabzeichen. Ein Spitzel, klar. Womöglich ist der Mann gar kein richtiger Tischler und heißt auch nicht Dollfuß. Wenn ich bloß wüsste, ob der Kerl schon in meiner Schicht war, als der Ladendorf und der Tritsch abgeholt wurden. Sie sollen jetzt bei dem KZ sein. Ich bitte Herrn Oberst Weimann, das Wort zur Kriegslage zu ergreifen. Meine Herren, die Lage kann nicht besser sein. Frankreich liegt am Boden. In wenigen Wochen wird auch England von unseren siegreichen Truppen geworfen sein. Der Führer erwartet von jedem... Die Worte gehen an Quangels Ohren vorbei. Es ist wohl ein Irrtum, dass man ihn hierher eingeladen hat. Neugierig gehen seine Augen zum Vorstandstisch. Der dicke Bleiche, das ist der Herr Generaldirektor Schröder, den kennt er vom Sehen. Und der kleine Spitznasige mit dem Klemmer, das ist der Herr Kassierer, von dem er jeden Sonnabend seine Lohntüte in Empfang nimmt und mit dem er sich schon ein paar Mal wegen der hohen Abzüge kräftig gestritten hat. Quangels Gedanken schweifen ab. Sie sind bei seiner Frau Anna, bei seinem gefallenen Sohn Otto, bei Trudel. Und erst als der nächste Redner in brauner Uniform, die Brust dick mit Medaillen, Orden und Auszeichnungen geschmückt, das Rednerpult betritt, der Führer erwartet, hört er wieder zu, dass diese Fabrik ihre Produktion innerhalb eines halben Jahres um 100% steigert. Das wäre schon alles, was ich zu sagen habe. Vorschläge, wie dieses Ziel erreicht werden kann, dürfen sofort gemacht werden. Ja, und damit auch das klar ist. Wer nicht mitmacht, ist als Saboteur zu betrachten und entsprechend zu behandeln. Euch alle hier, die ihr hier sitzt, ihr Werkstättenleiter, Abteilungsvorsteher, Direktoren, euch mache ich persönlich dafür haftbar, dass euer Betrieb sauber ist. Wer nicht alles anzeigt, auch die geringste Kleinigkeit, der fliegt selber ins KZ. Ob ihr nun Direktor seid oder Werkmeister, ich biege euch hin. Und wenn ich euch die Schlappheit mit den Stiefeln aus dem Leibe treten soll. Gibt es Wortmeldungen, meine Herren? Wenn nicht, dann würde ich unsere Zusammenkunft mit dem deutschen Gruß beenden wollen. Ich möchte noch was sagen. Aber bitte, Volksgenosse Quangel. Also, was die Leistungssteigerung in meiner Schicht angeht, das ist ganz einfach. Interessant. Ganz einfach. Hört man selten. Ich wusste doch, dass wir Sie nicht umsonst eingeladen haben. 100% mehr, das ist zu schaffen. Man muss nur die vorhandenen Maschinen anders aufstellen. Wie sie jetzt stehen, behindern sich die Leute gegenseitig. Zum Beispiel, wenn wir an der Fensterfront... Wunderbar. Besprechen Sie die Einzelheiten bitte mit der technischen Leitung. Ich werde mir laufend Bericht geben lassen, ob man Sie bei Ihrer beispielhaften Initiative tatkräftig unterstützt. Schönen Dank. Und da ist noch was. In meiner Schicht sind 6 oder 8 Leute. Die müssen raus. Bummelanten und Nichtskönner. Dann schaffen wir das mit den 100% mehr schon in einem Vierteljahr. Quangel steht kühl und gelassen da. Er hat den Kampf aufgenommen. Er fühlt, wie sie ihn alle anstarren, diesen einfachen Arbeiter, der so gar nicht zwischen die feinen Herren gehört. Aber das stört ihn nicht. Moment mal, Volksgenosse, wie meinen Sie denn das mit den 5 oder 6 Mann, die da raus sollen aus Ihrer Truppe? Also, manche können eben nicht so arbeiten und manche wollen es nicht. Neben Ihnen, da sitzt gleich einer von denen, der Dollfuß. Ja, reden, Zigaretten auf dem Abtritt rauchen und die Arbeit versäumen. Das kannst du, Dollfuß. Sie sind nicht in der Partei? Nein. Warum sind Sie nicht in der Partei? Weil ich jeden Groschen selber brauche. Weil ich Familie habe. Darum kann ich mir das nicht leisten. Weil du ein geiziger Hund bist! Weil du nichts über hast für deine Führer und dein Volk! Wie groß ist denn deine Familie? Von meiner Familie? Reden Sie mir heute nicht, lieber Mann. Ich habe gerade heute die Nachricht bekommen, dass mir mein Sohn gefallen ist. 5 Minuten später steht Quangel wieder in seiner Werkstatt. Mit etwas erhobenem Kopf lässt er langsam den Blick von der dicken Hobelmaschine zur Bandsäge wandern, von da weiter zu den Naglern, den Bohrern, den Bretterträgern. Er wartet auf Dollfuß. Der kommt in Begleitung eines Abteilungsleiters. Also, Quangel, Ihren Posten in der Deutschen Arbeitsfront, den übergeben Sie sofort an den Parteigenossen Dollfuß. Sie walten lediglich die technische Leitung hier in der Werkstatt. Verstanden? Verstanden. Ich bin froh, dass du mit dem Posten abnimmst, Dollfuß. Ich werde alt. Mein Gehör wird immer schlechter. Und hinhorchen, was die Leute reden, das kann ich hier in dem Lärm überhaupt nicht. Was Sie da vorhin in der Beratung gehört haben, darüber zu keinem Menschen ein Wort, sonst... Mich interessiert bloß meine Arbeit, Dollfuß. Und da weiß ich, dass wir heute im Rückstand sind. Es wird Zeit, dass du wieder an deine Maschine zurückgehst. 1 Stunde und 37 Minuten hast du bis jetzt versäumt. Einen Augenblick später steht der Tischler Dollfuß wirklich an seiner Säge und mit Windeseile, keiner weiß woher, verbreitet sich in der Werkstatt das Gerücht, der Dollfuß habe wegen seiner ewigen Raucherei und Schwätzerei einen reingewürgt gekriegt. Es hat geklappt. Die Arbeitsfront bin ich los für immer und ewig. Für die bin ich bloß ein alter Trottel, ein Arbeitstier. Dass ich den Braun mit lieber Mann angeredet habe, das hat denen den Rest gegeben. Ich bin neugierig, was Anna dazu sagt. Es ist weit nach Mitternacht, als Quangel aus seiner Fabrik heimkommt in die Jablonski-Straße. Das Haus ist dunkel wie die ganze Stadt. Da, wo Menschen noch wach sind, halten heruntergelassene Rollos das Licht zurück, damit nicht erleuchtete Fenster feindlichen Flugzeugen ein Ziel bieten. Quangel, sparsam im Umgang auch mit ihm nicht Gehörendem, macht kein Licht im Hausflur, er findet den Weg auch so. Aus einer Wohnung oben dringt wüster Lärm. Das sind die Persikes. Überzeugte Nazis allesamt, die beiden Ältesten bei der SS. Wahrscheinlich feiern sie den Sieg über Frankreich. Müde steigt Quangel die Treppe hoch. Als er die erste Etage erreicht, den Fuß schon auf die nächste Stufe setzt, hält ihn plötzlich eine kleine, doch kräftige Männerhand an der Schulter fest. Quangel erkennt im Dunkel den Kammergerichtsrat Fromm. Die Tür zu seiner Wohnung steht offen. Fromm, von dem man nicht genau weiß, ob er 33 seines Alters oder der Nazis wegen in Pension gegangen ist. Herr Quangel, wenn Sie Schwierigkeiten wegen der Frau Rosenthal bekommen, wenden Sie sich an mich. Was geht mich die Rosenthal an? Ich kenne sie gar nicht. Psst. Hören Sie. Die sind heute zu allem fähig. Frau Rosenthal darf heute Nacht auf gar keinen Fall in ihre Wohnung gehen. Denken Sie daran. Gute Nacht, Herr Quangel. Wie immer geht Quangel als erstes ins Schlafzimmer. Zu Anna. Die hat ihn kommen gehört und erwartet ihn bereits. Vater? Anna? Bist du noch wach? Sei nicht böse, Vater. Die Trudel liegt in deinem Bett. Ich hab dir das Sofa in der Stube zurechtgemacht. Ist gut, Anna. Möchtest du noch ein Wort mit mir reden? Ich bin so müde heute und kaputt. Also dann schlaf. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Vater. Gute Nacht, Trudel. Anna? Was ist denn nun noch? Soll ich denn gar nicht zur Ruhe kommen? Ich hab dir doch gesagt, ich will nicht mehr reden. Warum soll ich denn auf dem Sofa schlafen, wenn die Trudel bei dir im Bett liegt? Dann ist doch mein Bett frei. Aber Vater, die Trudel schläft wirklich in deinem Bett. Ich lieg allein, ich hab auch solche Gliederschmerzen. Du sollst mich nicht belügen, Anna. Hier in der Schlafstube atmen drei, ich hör's genau. Wer schläft in meinem Bett? Oder soll ich erst Licht machen und nachsehen? Frag nicht so viel. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Schweig lieber stille, Vater. In dieser Wohnung bin ich der Herr. In dieser Wohnung gibt's keine Geheimnisse von mir, weil ich alles zu verantworten habe, darum. Wer schläft in meinem Bett? Ich, Herr Quangel, Frau Rosenthal. Und Ihre Frau und Sie sollen keine Schwierigkeiten durch mich haben. Ich ziehe mich an. Gleich gehe ich wieder rauf in meine Wohnung. Bleiben Sie jetzt liegen in meinem Bett, Frau Rosenthal. Morgen früh ganz zeitig um 6 oder 7 gehen Sie runter zum alten Kammergerichtsrat Fromm und klingeln an seiner Tür. Der wird Ihnen helfen, er hat es mir gesagt. Ich danke Ihnen auch schön, Herr Quangel. Sie können Herrn Fromm danken, nicht mir. Ich setze Sie bloß aus meiner Wohnung. So. Und nun kommst du dran, Trudel. Ich soll wohl auch raus, Vater. Ja, du musst. Das war dein letzter Besuch bei uns. Und er weiß doch warum. Denk an das Plakat bei euch in der Uniformfabrik. Vielleicht, dass Anna dich manchmal besucht, aber ich glaub's nicht. Wenn sie erst zur Vernunft gekommen ist und ich richtig mit ihr geredet habe... Das lasse ich mir nicht gefallen. Dann gehe ich auch. Dann kannst du allein bleiben in deiner Wohnung. Du denkst nur an deine Ruhe. Richtig. Ich will nichts Unsicheres haben. Und vor allem will ich nicht in die unsicheren Geschichten von anderen reingezogen werden. Wenn ich den Kopf hinhalten muss, will ich ihn nicht wegen irgendwelcher Dusseligkeiten von anderen hinhalten. Sondern weil ich was getan habe, was ich tun wollte. Ich sage nicht, dass ich was tue. Aber wenn ich was tue, so tue ich es nur mit dir allein, Anna. Mit keinem anderen Menschen sonst. Und wenn es noch so ein nettes Mädel ist wie die Trudel oder eine alte, schutzlose Jüdin wie Sie, Frau Rosenthal, die sich einen gelben Stern annähen muss, wenn sie raus will auf die Straße. Ich sage nicht, es ist richtig, wie ich es mache, aber anders kann ich es nicht machen. So bin ich und ich will auch gar nicht anders sein. Und jetzt will ich schlafen. Er geht in die Stube, zieht sich aus, legt sich aufs Sofa. Er weiß, drüben tuscheln sie noch, aber das stört ihn nicht. Sein Wille geschieht doch. Quangel schläft ein, mit einem grimmigen Lächeln auf dem harten, trockenen Vogelgesicht. Es ist ein grimmiges Lächeln, doch kein böses. Jeder stirbt für sich allein. Nach dem Roman von Hans Fallada, ein Hörspiel von Ralf Knebel. Dramaturgie Peter Goslicki. Die Personen und ihre Darsteller waren Otto Quangel, Günther Naumann, Anna Quangel, Gudrun Ritter, Trudel, Daniela Hoffmann. Der Erzähler war Gunther Schoß. In weiteren Rollen wirkten mit Brigitte Krause, Hans-Joachim Harnisch, Lutz Riemann, Hans Oldenbürger, Ostara Körner, Hans Maikowski und andere. Schnitt Andreas Meinetzberger, Ton Wolfgang Masthof. Musik Wolfgang Schor. Regieassistenz Ingrid Krempel, Regie Werner Grunow.